Das rote Auto. Das rote Auto. Es steht am offenen Fenster und atmet tief durch. Die frische Bergluft tut gut. Er genießt den weiten Blick über Wald und Wiesen bis ins Tal. Ganz unten kann man die Straße sehen. Das rote Auto kommt aus der Kurve und wird schneller. Bis zur Kreuzung sind es noch 200 bis 300 Meter. Normalerweise hört er den Verkehr nicht. Die Entfernung ist zu groß. Er sieht nur bunte Spielzeugautos, die geräuschlos das Tal durchqueren. Nur ab und zu biegt eines ab. In die Ausfahrt zu diesem Städtchen hier oben. Eine schmale Straße führt den Hügel hinauf, in langen Kurven über die Felder und durch den Wald. Knapp 10 Minuten dauert die Fahrt vom Tal bis hierher. Er weiß das. Er ist die Strecke oft genug gefahren. Das Städtchen ist eigentlich immer noch ein Bauerndorf. Es gibt nur ein Hotel und 3, 4 Pensionen. Der Ort ist sein geheimer Fluchtpunkt. Immer wenn er von der hektischen Großstadt genug hat, kommt er hierher. Eine gute Stunde mit dem Auto und schon ist man in einer anderen Welt. Das fasziniert ihn immer wieder. Das rote Auto kann er hören. Seltsam. Das Motorengeräusch, ein leises Summen. Es ist allein auf der Straße, ganz allein, auch kein Gegenverkehr. Ungewöhnlich um diese Zeit. Er wartet auf das Blinkzeichen, aber es kommt nicht. Die Ausfahrt ist schon ganz nah. Zu nah. Also eigentlich nichts Besonderes. Nur ein rotes Auto, das vorüberfährt. Plötzlich bremst es und geht in die Kurve, ohne zu blinken. Ein riskantes Manöver, aber nichts passiert. Ein rotes Auto, das abbiegt. Er lehnt sich vor und kneift die Augen zusammen. Der rote Fleck bekommt langsam Formen. Tatsächlich, es ist ein VW-Käfer, ganz sicher. Laura. Er versucht sich zu erinnern, sich ganz genau zu erinnern.